persecuted me, they will also persecute you. Mm. If they have kept my saying, they will keep yours also. Mm. I'm not surprised that people are not believing the message because they hate Christ. Und deswegen bin ich auch nicht verwundert, dass Leute die Botschaft nicht akzeptieren, weil sie Christus hassen. Das steht hier ganz klar. Et c'est ça pourquoi je ne suis pas surpris si les gens ne croient pas à le message parce que les gens détestent Jésus-Christ. Verse 21 said, but all these things 21. Will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. For their sin. He that hated me hated my father also. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 20 of this very place, verse 20 again. In verse 20 nochmal. Dans verset 20 encore. If they have kept my saying, they will keep yours also. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. This, do you get something here? He said, if they have kept my saying, what is he saying? The message is he's saying. It means if you are rejecting the message, you are rejecting Christ. Hier steht ganz klar in Vers 20, haben sie auf meine Worte argwöhnisch Acht gegeben, so werden sie auch auf eure argwöhnisch Acht geben. Das heißt, wenn sie die Botschaft verweigern, verweigern sie Christus. On a écrit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc ça montre que si les gens obéissent à vos paroles, ils vont m'obéir, là ils vont aussi obéir à vos paroles. This is how I know you. How I can know you. So kann Because ich, without knowing you, I cannot trust you. Denn ohne dich zu kennen, kann ich dir nicht vertrauen. Et c'est comme ça comment je vous connais. Parce que sans vous connaître, je ne peux pas vous faire confiance. How to obey Christ is by obeying the message. Wie wir Christus gehorchen, ist indem wir der Botschaft gehorchen. Comment la façon comment on obéit à Jésus-Christ, c'est qu'on obéit au message. We know what we preach. Wir wissen, was wir predigen. On sait ce qu'on prêche. We know that it is the truth. Wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Et on sait que c'est la vérité. We know that it is Christ. Wir wissen, dass es Christus on ist. On sait que c'est le Christ. We know it's different. Wir wissen auch, dass es anders ist. On sait aussi que c'est différent. But we know it is the truth. Aber wir wissen, dass es die Wahrheit on ist. On sait que c'est la vérité. Obeying, how to obey Christ is by obeying the message here. Wie wir Christus gehorchen, ist indem wir der Botschaft hier in dieser Gemeinde gehorchen. La façon comment on obéit à Jésus-Christ, c'est qu'on obéit au message ici dans cette église. Ignoring and rejecting the message is ignoring and rejecting Christ. Aber die Botschaft ignorieren und verweigern bedeutet Christus ignorieren und verweigern. Mais quand tu ignores le message puis tu rejettes le message, c'est tu le fais avec Jésus-Christ. Let's look at it again. This very place again. Schauen wir uns das nochmal an. Vers 20 of John 15. If they have kept my saying, verset 20 encore, they will keep yours also. The saying, what am I saying here? The gospel. Das sind die Worte, die ich hier mit euch teile. Das ist das Evangelium. Et les paroles que je partage avec vous, c'est l'évangile. The Lord is saying here that his own saying and my own saying, they are one. Der Herr sagt hier, dass mein Wort und sein Wort eins sind. They keep my saying, they will keep your saying. You say my own saying and your own saying, they are one. Er sagt hier, mein Wort und euer Wort sind gleich. Donc si moi je dis quelque chose, ça signifie que Jésus-Christ dit quelque chose. Et ça, ce qu'on peut voir ici clairement dans verset 20. His message is his saying. Seine Botschaft ist sein Wort. Ses messages sont ses paroles. It also means his gospel. Es bedeutet auch sein Evangelium. Ça signifie aussi son évangile. Amen. Amen. Let us look at what Paul said concerning the gospel of Christ. Lass uns anschauen, was Paulus über das Evangelium von Christus sagt. Galatians 1, please quickly go there. Galatians 1. Galatians 1, c'est que Paul a dit sur l'évangile du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Galatians 1. From verse 6. Galatians 1, verse 6. Galatians 1, verse 6. He said, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Another gospel. There are a lot of gospels everywhere. Er sagt hier, dass es ihm wundert, dass Leute sich von einem anderen Evangelium verführen haben lassen. Das heißt, es gibt mehrere Evangelien. Paul dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc ça montre qu'il y a des évangiles différents. But which of them is the gospel of Christ? Oh, was davon ist das Evangelium von Jesus Christus? Mais qu'est-ce qui est l'évangile de Jésus Christ? The verse 7 says, which is not another, but yet be some that trouble you and will pervert the gospel of Christ. But though we are an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let it be accursed. Verse 9. You know, I so much trust this gospel. Ich vertraue dem Evangelium, das Evangelium, was er mir gegeben hat, zu predigen, zu verkündigen. Et moi, je fais vraiment confiance à l'évangile que Dieu m'a donné à prêcher. Just like Paul is saying here. Genau wie Paulus es hier sagt. Comme Paul le dit aussi ici. Then in verse 9, says, as we said before, 9. So say I now again. If any man preach any other gospel unto you, that you have received, let it be accursed. Please don't change the gospel of Christ. Bitte verändere nicht das Evangelium von Christus. Give it out like that. Verwässere es nicht, gebe es so raus. Et s'il vous plaît, ne changez pas l'évangile de Jésus-Christ, prêchez la vérité comme il est. Praise the Lord. Hallelujah. It then said in verse 9, for do I now persuade men, or God, or do I seek to please men? This? For if I yet please them, may men, I should not be the servant of Christ. Mm. Verse 11. Mm. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached to me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. You know, once I'm reading here, I can see myself. Wenn ich jetzt hier lese, dann sehe ich mich selbst. Ich kann mich selbst hier sehen. Quand je lis ces versets, je peux me voir moi-même ici. Amen. How can I know you and trust you? Wie kann ich dich erkennen und wie kann ich dir vertrauen? Comment je peux te connaître pour te faire confiance? It's how you obey the gospel. So wie du the gospel that God, the Lord is giving us here. Dem Evangelium gehorst, dem Evangelium, was der Herr uns hier offenbart. C'est quand je vois que tu obéis à l'Évangile et à ce que Jésus-Christ nous dit, nous révèle. My message is Christ. Meine Botschaft ist Christus. Mon message est le Christ. Jesus said it in John 15, verse 20. My saying and your saying. If they obey my saying, they will obey your saying. Jesus sagt es in Johannes 15, verse 20, dass wenn sie eurem Wort, wenn sie meinem Wort auf mein Wort acht geben, werden sie auch auf euer Wort acht geben. Et dans Jean 15 verset 20, Jésus-Christ a dit si les gens obéissent à mes paroles, là ils vont aussi obéir à vos paroles. Remember the story of the rich man Lazarus in Luke 16 verse 19 to the end. Please read it at home. Amen. Let it be your homework. Lazarus und dem reichen Mann. Amen. Lest euch das nochmal als Hausaufgabe durch. Seid nicht müde von dieser Geschichte. Luke 16 verse 19 to the end. 19 bis zum Ende. Et encore lisez Luc 16 verset 19 jusqu'à la fin comme devoir. Ne soyez pas fatigués de lire la Bible plusieurs fois. This man could see clean and clear in hell. Dieser Mensch konnte ganz klar die Hölle sehen. L'homme riche pouvait voir l'enfer clairement. You know, he was now in hell. Er war in der Hölle. Il était en enfer. I was looking for help. Und er hat nach Hilfe gesucht. Et puis il cherchait l'aide. And you know, you take decision where you are going to go. It's not when you get there you take decision. Nicht wenn du the decision you have to take it from here. And that's why your body gives you opportunity to choose Christ now, before it's too late. Du triffst nicht erst dort die Entscheidung, sondern hier triffst du schon die Entscheidung. Dein Körper gibt dir die Möglichkeit, noch zu entscheiden zu können. Aber wenn dieser Körper weg ist und dein Geist beim Herrn ist, dann heißt es entweder Jesus Christus oder Hölle. Et puis c'est ici sur terre tu prends la décision si tu vas appartenir à Jésus-Christ ou pas. C'est pas quand tu es maintenant arrivé en enfer, que tu sais là où tu prends la décision. Non, c'est ça pourquoi Dieu t'a donné un corps pour prendre la décision après avoir, après être, oui, Dieu t'a donné la décision. Praise the Lord. And in from verse 28 of Luke 16, Abraham said, you know, this man wanted help that, you know, he said, send Lazarus to go to the world so that he will help want the family. I have still have family there so that they will not come to where I am. And you know, Abraham said, if they will not listen to Christ's message that is being preached today, they cannot listen. If Christ's message cannot change them, nothing can change them. Und der reiche Mann hat dann zu Lazarus gesagt, kannst du nicht jemanden rausschicken, der meine Familie davor warnt, an diesen Ort zu kommen, damit wenigstens sie nicht mit mir hier irgendwann brennen müssen. Aber dann hat Abraham zu ihm gesagt, dass, ey, wenn sie den Propheten nicht gehorcht haben, wenn sie ihnen nicht glauben, dann werden sie selbst einem Engel nicht glauben, wenn er ihnen erscheint und sie vor der Hölle warnt. Et quand on lit l'histoire de Luc, dans Luc 16, on peut voir comment l'homme riche cherche l'aide. Puis dans verset 31, Abraham répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here is also very interesting. You know, their forefathers is in hell. Can see their forefather that they worship. No, when their father died, they worship their forefather. Ihre Urahn, die in der Hölle sind, he's already here. He's looking for help. Amen. And no help. And they here, them that are here, they worship him. That is already born in hell. Yeah. I hope you understand. Yeah. Und die Leute beten eine Person an, die aber selber in der Hölle gerade brennt und selber nach Hilfe sucht. Aber diese Leute hier auf der Erde, ihre Enkel, ihre Urenkel, sie beten diese Person an und schauen noch auf diese Person auf. Et cette histoire nous montre aussi que si une personne meurt, les gens de ce monde, ils continuent toujours à adorer leurs ancêtres, mais cet ancêtre est en enfer en train de brûler. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. All their forefathers, your fathers, without Christ, they are all here. All these only one that qualifies us to make heaven. Amen. That is Christ Jesus. Amen. All these Väter, Vorväter, Urväter, all diese Leute, wenn sie nicht Christus haben, sind sie in der Hölle. Denn nur eines qualifiziert uns für den Himmel, nämlich Jesus Christus. Amen. Et tous tes ancêtres, s'ils n'avaient pas Jésus-Christ, là, ils sont maintenant en enfer, parce qu'il y a seulement une personne qui est Jésus-Christ qui peut être qualifié pour le royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. Again, trust. Vertrauen. Encore confiance. I cannot trust you if you cannot obey the message. Ich kann dir nicht vertrauen, wenn du der Botschaft nicht gehorchen kannst. Je ne peux pas te faire confiance si tu n'obéis pas au message. After preaching to you for hours upon hours, you turn back. And you know, I just pray that Egypt is not both physical and spiritual. Und nachdem man Stunden zu dir gepredigt hat, ne, ob über die Botschaft oder auch direkt zu dir, hast du dich dennoch umgedreht und bist diesen Weg gegangen. Und ich hoffe für dich, dass dieses Ägypten nicht sogar zu einem geistlichen Ägypten wird. Und wir wissen alle, was geistlich gesehen Ägypten bedeutet. Et quand j'ai prêché, j'ai dit donner la vérité pendant des heures, tu as toujours pris la décision de voyager en Égypte, et puis j'espère que cette décision d'aller en Égypte, physiquement comme si spirituellement. I can only know you by the message. Ich kann dich nur erkennen durch die Botschaft. Je peux seulement te connaître à travers le message. That's how Christ could know people. So konnte Christus Leute erkennen. Et c'est comme ça comment le Christ pouvait connaître les gens. Remember in Mark 10, he told the rich young ruler, go and sell everything. That is his message for this man. That was his message. Go and sell everything and go and give to the poor. That was just the message. And not Moses' message. This man said, I've obeyed all Moses' message. Then Jesus now said, this is my message. Go and obey it. Und, but he refused. That was how Jesus was able to know this man. Und Markus lesen wir, wie Jesus den reichen Jüngling mit seiner Botschaft konfrontiert und sagt, okay, du hast die Botschaft von Mose erfüllt, aber wie sieht es mit meiner Botschaft aus? Geh und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Wie sieht es damals aus? Aber er konnte das nicht erfüllen und deswegen ist er traurig davongegangen. Et si on se rappelle aussi à l'histoire de l'homme riche qui ne pouvait pas suivre Jésus-Christ à cause de ses richesses, on peut voir que Jésus-Christ a confronté l'homme riche avec la loi du Christ et pas avec la loi de Moïse, parce qu'avec la loi de Moïse, on pouvait voir que l'homme riche était confortable. Mais après, quand Jésus-Christ a dit « vas-y et vends tout », l'homme riche ne pouvait pas suivre Jésus-Christ et puis là, il a rejeté Jésus-Christ. Again, Mark 10, verse 19 to 22, Jesus said, it is not about obeying Moses' message. Moses' message cannot save you. You know, this man said, I have obeyed all this from my youth. I have been obeying them from my youth. And Jesus said, that is not about that. You can obey all for your whole life. It can never save you. Mm-hmm. But I have just one message for you. Go and sell everything, give to the poor, then come to me. That was the message. It was through the message. If you cannot obey the message, then I don't know who you are. Genau, durch die Botschaft hat Jesus diesen reichen Jüngling geprüft. Er hat gesagt, die Botschaft von Mose, okay, gut, aber was mit meiner Botschaft? Ne? Tu das, was ich dir gesagt habe. Und dadurch konnte er ihn prüfen und erkennen, wer er ist und wer er nicht ist. Et c'est à travers le message que Jésus-Christ pouvait juger ou bien examiner l'homme riche parce qu'il a dit que bon, le message de Moïse, tu pouvais l'accomplir, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant avec le message qui vient de moi-même? Donc c'est la même chose qu'on fait aussi dans cette église, je peux seulement te connaître à travers le message. There's a great difference between Moses' message and Christ's message. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Botschaft von Mose und der Botschaft von Christus. Et il y a une grande différence entre le message de Moïse et le message du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Again, love. Love and trust. Liebe und Vertrauen. Encore l'amour et la confiance. They are two different things. Es sind zwei verschiedene Dinge. Es sind deux choses différentes. You don't walk to end love. You walk to end trust. Du arbeitest nicht, um Liebe zu verdienen, du arbeitest, um Vertrauen zu verdienen. Je ne travaille pas pour recevoir l'amour, mais pour recevoir la confiance. Amen. Mm-hmm. You know, when God sent Abraham, he said, go and give me your son. Until Abraham told that child, and you know what's about to kill that child. Then God said that then, this time, I cannot trust you. I cannot trust you. Love and trust. You know, love and you, we should never miss it. Wir sollten Liebe und Vertrauen niemals vermischen. Nachdem Gott zu Abraham gesagt hat, geh und tu das, opfere deinen Sohn. Und er dann gesehen hat, dass Abraham wirklich seinen Sohn opfern wollte, konnte er ihm vertrauen. Und même dans l'histoire d'Abraham, on peut voir que l'amour et la confiance sont deux choses différentes, parce que Dieu a toujours aimé Abraham, et quand Abraham a été prêt à sacrifier son fils, c'est là où Dieu pouvait faire confiance à Abraham. Praise the Lord. Amen. I love you all in this ministry. Ich liebe euch alle hier in dieser Gemeinde. Et je vous aime tous dans cette église. But I can only trust few. Aber ich kann nur wenigen vertrauen. Mais je peux faire seulement confiance à peu. Because I don't know by this time, next month, next week, somebody, you know, if we are even still here together. Weil ich weiß nicht, ob nächsten Monat, nächstes Jahr, wie es aussieht, ob man immer noch hier ist. Et je ne sais pas si certains d'entre vous vont être ici la semaine passée ou bien l'année passée, l'année prochaine ou bien la semaine prochaine. If Christ will still be number one in our life. If Christus, ob Christus immer noch die Nummer 1 in unserem Leben sein wird. Et si Jésus-Christ va toujours être le numéro 1 dans notre vie. And not our husband, our mother, our father, our newborn baby, our parents, our job, our things. Und nicht unser neuer Ehemann, unser neuer my old life. Unser neues Kind, unser altes Leben oder all diese Dinge, die dann Christus ersetzen in deinem Herzen. Et pas que maintenant ton mari, ta femme, tes enfants, ta mère, ton ancien, ta vie ancienne soit maintenant ton numéro 1. Christ always do things by trust. Christus macht immer alles durch Vertrauen. Et le Christ, il fait tout seulement à travers la confiance. Example, Job, Abraham. Beispiel, Hiob oder Abraham. Comme par exemple Job et Abraham. Can the Lord boast of you like he boasted of Job? Kann der Herr über dich prahlen, so wie er über Hiob geprahlt hat? Est-ce que Dieu peut être fier de toi comme il a été fier de Job et Abraham? He boasted of Job before Satan. Can he boast of you that you will spell by this time next month? Let me just say this next month. Not 10 years time. You will see, or after marriage, you will still say Christ is number one. Kann Christus über dich prahlen vor dem Satan sagen, egal was sie bekommt, ne, egal was sie hat oder was sie nicht mehr hat, sie wird bei mir bleiben, er wird bei mir bleiben, er hat nichts anderes mehr, er wird bei mir bleiben. Kann der Herr das über dich sagen? Est-ce que, par exemple, semaine prochaine, Dieu peut toujours se vanter de toi devant le diable? Praise the Lord. If you look at that book of Job, you can see the trust the Lord trusted you. And Job did not fail him. Sehen wir, im Buch von Hiob sehen wir, wie sehr der Herr Hiob vertraut hat. Und Hiob hat am Ende den Herrn nicht enttäuscht. Et puis dans le livre de Job, on peut voir comment Dieu pouvait faire confiance à Job. Et puis Job n'a pas aussi décevré. Il n'a pas déçu Dieu. Can Christ say, I know you? Kann Christus sagen, ich kenne dich? Est-ce que le Christ peut dire, je te connais? Amen. And because I know you, I will not keep anything away from you. Can he tell you that? Kenne, werde ich dir Can he say something like that about you? Go to Genesis 18, please. Kann Jesus zu dir sagen, weil ich dich kenne, werde ich dir nichts vorenthalten. Ich würde es dir offenbaren, ich würde es dir sagen können. Et parce que Jésus-Christ te connaît, est-ce qu'il est capable à dire que je vais rien cacher de toi, je vais te révéler tout? Amen. On va lire Genèse 18. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Because of time, we read from 17 to 19. 17 to 19. Merci, 17 à 19. This is where God was going to destroy Sodom and Gomorrah. Als Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte. C'est ici quand Dieu voulait détruire Sodom et Gomorrah. In verse 1, he said, the Lord appeared unto him in the plants of Mamre, and he sat in the tenth door of the heat of the day. So can you please, if you have time, read it at home also. Amen. That's this very place also. You can really enjoy it. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will speak to you. Wenn ihr Zeit habt, lese euch das auch zu Hause komplett durch, denn der Herr wird euch helfen, das zu verstehen, und ihr werdet das auf jeden Fall genießen. Lisez Genèse 18 à la maison comme votre devoir, puis le Saint-Esprit va vous aider à comprendre aussi. Oui, ce que Dieu veut nous dire ici. Maintenant, à partir du verset 17. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Praise the Lord. Can he say that about you and me today? Kann das über dich und mich sagen heute? We will not just forget about him and kick him out. Amen. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Verse 19. For I know him. He said, I know him. Ich kenne ihn. Does the Lord know you? Kennt der Herr If I cannot know you, the Lord does not know you. Wenn ich dich nicht kenne, dann kennt der Herr dich nicht. Et dans verset 19, Jésus-Christ dit, je l'ai choisi, je l'ai connu. Et puis la question est, est-ce que Dieu te connaît? Si moi je ne te connais pas, là Jésus-Christ ne te connaît pas aussi. If I cannot know the decision you will take when it comes to choosing, then the Lord does not know you. Wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung du treffen wirst, wenn es hart wird, dann kann der Herr das auch nicht. Et si je ne sais pas quelle décision tu vas prendre, s'il s'agit de choisir Jésus-Christ ou la chair, là ça signifie que Dieu ne te connaît pas. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring unto Abraham that which he has spoken of him. And the Lord said, because the verse, okay, let's leave it there. Praise the Lord. Hallelujah. He said he cannot hide says from Abraham. Er hat gesagt, er kann nichts von Abraham verbergen, denn er kennt ihn. He will follow me to the end. Er wird mir bis zum Ende nachfolgen. Et Abraham a, non, Dieu a dit qu'il peut rien cacher d'Abraham, qu'il veut toujours informer Abraham de sa volonté. He will not forsake me, he will not reject me. Er wird mich nicht verweigern. I know him. Er wird mich nicht vergessen. Parce qu'Abraham va pas m'abandonner ni me rejeter. Praise the Lord. Does the Lord know you? Aber kennt dich der Herr? Mais est-ce que Dieu te connaît? The Lord is a jealous God. Der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. He is a jealous God. Exodus 34, please. Quickly go there. Er ist ein eifersüchtiger Gott. 2. Mose 22. Il est un Dieu jaloux. 34. Vers 14. 34. On va lire Exode 34. Praise the Lord. Amen. For thou shalt worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. He is not just a jealous God. His name is jealous. Er ist nicht nur ein eifersüchtiger Gott, sein Name ist eifersüchtig. Il n'est pas seulement un Dieu jaloux, mais son nom est jaloux. No wonder my pain is so heavy when I see you going towards another direction. Kein Wunder, dass mein Schmerz so groß ist, wenn ich sehe, dass sie in eine andere Richtung geht. Et c'est ça, c'est pas une surprise que je suis toujours choquée ou étonnée quand vous prenez des décisions charnelles, parce que Dieu est un Dieu jaloux, c'est lui qui est jaloux à travers de moi. That's why you know when one is going astray, you can see all of us how we are reacting to it. You can see the pain. You can see it because the Lord, you know, is a jealous God. Mm. Deswegen, ihr seht, wenn einer von uns aus der Reihe tanzt, dass alle da drin hängen und alle sich darüber Gedanken machen und dafür ins Gebet gehen oder mit dem Herrn darüber sprechen, weil der Herr ein eifersüchtiger Herr ist und dieser Geist ein eifersüchtiger Geist ist, der in uns allen ist. Pour cette raison, on peut voir pourquoi nous tous nous sommes toujours étonnés, choqués et blessés si il y a une personne dans cette église qui prend une décision charnelle, parce que ça nous concerne tous. He never tolerates any rivals. Er toleriert keine Rivalen. Parce qu'il ne tolère pas des rivales. He will not share you with anybody. Er wird dich mit niemandem teilen. That's your husband. Das ist dein Ehemann. Amen. Il ne peut pas partager avec quelqu'un parce que c'est ton mari. Praise the Lord. Amen. Your husband will never share you with anybody. Dein Ehemann wird dich mit niemandem teilen. Amen. Et ton mari ne veut pas te partager avec quelqu'un. And he can do things through jealousy. Go to number 25. 4. Mose. Don't provoke him to jealousy. 25. Und erzürne ihn nicht zur Eifersucht, denn er kann aus Eifersucht Dinge tun. Et ne provoque pas Dieu qu'il soit jaloux parce que à travers sa jalousie. Number 25, verse 11. Et ne provoque pas Dieu d'être jaloux parce qu'à travers sa jalousie, il peut aussi agir. Et on va lire maintenant Deutéronome. Nombre 25, verset 11. Nombre 25, verset 11. Okay. Amen. He said, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, had turned my wrath away from the children of Israel. While he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Somebody had to do something because of his jealousy. Jemand musste etwas tun wegen seiner Eifersucht. So I will consume them because of my jealousy. He is a jealous God. Weil er sie sonst hochnehmen wird, alle wegen seiner Eifersucht, sagt er hier ganz klar. Et ici on peut voir comment Dieu a agi à cause de sa décision. Il a consumé les enfants d'Israël. 1 Corinthiens 10, 21 and 22. Quickly go there, please. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Praise the Lord. 10. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. He said, you cannot drink the cup of the Lord. 21 and 22. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? We are stronger than he. Praise the Lord. Halleluja. Don't provoke him to jealousy. Reizt ihn nicht zu Eifersucht. Don't go against him. Ich lese es auch nochmal vor. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Matthieu 6:24 said the same thing. You cannot serve God and mammon. Matthieu steht auch das gleiche. Ey, du kannst nicht Gott und Mammon. Cannot be here and there. Kannst nicht hier und da sein. Et Matthieu nous dit aussi, même Luc aussi nous dit qu'on peut pas servir Dieu et les mammons. On peut pas être dans deux places différentes. There's no lukewarm in the kingdom of heaven. He said, I will spit you out. Kein lauwarm im Königreich des Himmels. Book of Revelation. Tu ne peux pas être tiède au royaume des cieux parce que Dieu a dit qu'il va te vomir si tu es tiède. Praise the Lord. There's nothing like lukewarm. You are to be hot for him. Da gibt es kein Lauwarm. Du musst heiß sein für ihn. 24/7. Tu peux pas être tiède. Tu dois être chaud pour lui 24 heures à 24 heures. There's no difference between Bible studies and what we are doing here. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Bible studies. There must be the same for you because they are all Christ. Denn alles ist Christus. Amen. Il n'y a pas une différence entre les études bibliques et l'église. C'est la même chose. C'est ça pourquoi tu as pu le prendre aussi très sérieux. Praise the Lord. Halleluja. We gather in his name. Wir versammeln uns in seinem Namen. Aussi, on se rassemble en son nom. He is the one that brings us together. Er ist derjenige, der uns zusammenbringt. Parce que c'est lui la personne qui nous He said, "We are two or three are gathered in my name. I'm there with them." Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dort bin ich, sagt er. Là où deux ou trois sont rassemblés dans mon nom, c'est là où je suis aussi. Offenbarung. Praise the Lord. On va lire Apocalypse. Revelation 3. Offenbarung 3. Apocalypse 3. Vers 15 und 16. Verset 15 und 16. Vers 15 und 16. He said, I know your works, that thou art neither cold nor hot. I would thou art cold or hot. Verse 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will pour thee out of my mouth. Praise the Lord. Amen. I will not want the Lord to tell me that. Ich wünsche, dass der Herr mir das sagt. Et je ne veux pas que Dieu me dise ça, ce qu'il a dit dans verset 16. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is our husband. Der Herr ist unser Ehemann. C'est Dieu qui est notre mari. Amen. Amen. The kingdom of heaven is a husband and wife affair. Das Königreich des Himmels ist eine Ehe. Et le royaume des cieux, c'est un mariage. That's why we are married to one another. Und deswegen sind wir verheiratet einander. C'est pourquoi nous sommes mariés à l'un et l'autre. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, Christ Jesus only see our marriage with him. Christus and Jesus. Not the natural marriage that is everywhere today. Seht nur, dass unsere Ehe mit ihm und nicht die natürliche Ehen, nicht die natürlichen Ehen, die in dieser Welt geschlossen werden. Et Jésus-Christ, il voit seulement le mariage entre lui et toi, pas les autres mariages qui sont physiques, les mariages physiques ici dans ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's after the marriage with him, and not just this natural marriage that is so evil everywhere today. Er ist hinter der Ehe mit ihm her, und nicht diese natürlichen Ehe, die so bösartig sind. Il n'est pas derrière, il est seulement derrière le mariage entre lui et toi, pas derrière le mariage physique qui est mauvais. Remember, I said there's no marriage in heaven. There's no natural marriage in heaven. Erinnert euch daran, er sagt, es gibt keine natürliche Ehe im Himmel. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas le mariage au royaume des cieux. Amen. The Bible said the Lord is our husband. Die Bibel sagt, der Herr ist unser Ehemann. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui est notre mariage, notre mari. Jeremiah 3:14 can tell you that. Jeremiah 3:14 oder Jeremiah 3:14. Amen. You will not go out. You will not go anywhere. You will not travel out without telling your husband, as a husband and wife. Du wirst nicht ohne deinen Ehemann verreisen, ohne ihn darüber zu informieren verreisen. Même au monde, tu peux pas voyager sans informer ton mari ou bien ta femme. Amen. If I'm really your husband. Wenn ich wirklich dein Ehemann bin. Si je suis vraiment ton mari. Praise the Lord. Amen. You know Isaiah 54 verse 5. Quickly go there, please. Isaiah 45. So, Isaiah 55. Isaiah 55. Praise the Lord. Halleluja. Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54. We are Sorry. Okay. 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. Are we there, please? Amen. Amen. Amen. You can call Jeremiah 3:4 is also there. Amen. Amen. Amen. Jeremiah 3:4 is auch. Amen. He said, for your maker is your husband. Amen. The Lord of hosts is his name. Amen. Amen. And the and your Redeemer, the Holy One of Israel. Israel is not Israel as a country. Mm-hmm. The true Israel is you and me. Und Israel ist nicht Israel als ein Land, geografisches Land, sondern Israel als wir Kinder Gottes. Et quand la Bible parle d'Israël, c'est pas l'Israël comme le pays charnel, mais c'est comme Israël, nous, les enfants de Dieu. The God of the whole earth. Der Gott der ganzen shall Erde. Shall He be called? The true God, the only true God is Christ Jesus. Der einzige wahre Gott. All other gods, they are fake. Jesus Christus. Satan is fake. Jeder andere Gott ist ein falscher Gott. Der Satan ist ein falscher Gott. Er ist ein Dieb. Dieu est le Dieu de toute la terre et le diable n'est pas le vrai Dieu parce qu'il est seulement un voleur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And 2 Corinthians also said it. 2 Corinthians 11 verse 2. Christ is our husband, a jealous husband. Amen. Amen. Christ, he said, Christ is our husband. Christus. He said, prepare us for our husband. Mm. Amen. Mm. Praise the Lord. Christus ist unser eifersüchtiger Ehemann. 11 verse 2. On va lire. In a marriage, you want to know in and out about your husband. So also the wife. Mm. Amen. Mm. A marriage that you don't know one another is not marriage. Mm. We know one another through Christ. Und in einer Ehe will man seinen Ehepartner in- und auswendig kennen. Eine Ehe, in der man den Partner nicht kennt, das ist keine Ehe. Et même dans un mariage naturel, mondain, on peut voir que les partenaires veulent se connaître l'un et l'autre parce que sans se connaître, ce n'est pas un mariage. Und wir kennen einander durch Jesus Christus. Et pour nous, on se connaît à travers de Jésus-Christ. He always wants to know in and out of us. He always wants to know. Because he's the husband. Weil unser Ehemann ist. Et puis, Dieu il veut toujours savoir tout de nous parce qu'il est notre mari. You know, the father will ask him, where is your wife? Der Vater what do you ask? What is he going to tell him? Are you getting? Where is your wife? Allow me to know everything about you. Amen. Der Vater wird ihn fragen, wo ist deine Frau? Und lass nicht zu, dass Jesus anfängt zu stottern. Ne? Dass er immer weiß, wo du bist. In the last, et puis si par exemple tu es marié physiquement et puis tu ne sais pas où ton époux est et puis ton père maintenant te demande où est ta femme, où est ton mari, puis tu ne peux pas répondre, c'est vraiment triste. Et c'est la même chose aussi avec Jésus-Christ. Jésus-Christ doit savoir tout de toi. Il ne permet pas que Jésus-Christ commence à t'attendre. Praise the Lord. Amen. And that is why we always want to know in and out of one another. Deswegen wollen wir auch immer alles voneinander wissen. But without trust, can we do that? Et c'est ça pourquoi on veut toujours savoir tout de nous. Mais est-ce que c'est possible sans se faire confiance? Aber ohne Vertrauen können wir das dazu tun? Amen. Amen. If you have made up your mind to travel and you are hiding it from me, as if you can hide anything from Christ Jesus. Also, you cannot hide anything from Satan. Und diese Reise von mir verbirgst, dann du kannst die Reise nicht von Jesus Christus verbergen. Because you know what I will tell you. Du kannst es mir nicht verbergen. Und oft kommt dieses Verbergen, weil man halt weiß, was die Person schon zu sagen hat darüber. Tu peux pas cacher. Si tu caches ta décision de moi, c'est parce que tu sais déjà qu'est-ce que je vais dire à la fin. Amen. Mm-hmm. You know what I will say. Du weißt, was ich sagen. No, I don't speak without Christ. Du weißt, dass ich nicht spreche ohne Christus. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais que je ne parle jamais sans le Christ. But you prefer to obey the voice of Satan. Aber dir ist lieber der Stimme des Satans zu gehorchen. Tu préfères d'obéir à la voix du diable. It's so sad. Das ist traurig. Let me quickly say this before we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. No man is single. Niemand ist alleinstehend. Et il y a personne qui est single. That's somebody that is not married. Ah, natürlich. Et il y a personne qui est célibataire. No man is single. Niemand ist alleinstehend. No one. Niemand. Personne. You are either married to Christ or you are married to Satan. Du bist entweder verheiratet mit Christus oder verheiratet mit dem Satan. Soit tu es marié à Jésus-Christ ou marié au diable. Just like Christ is either your father or Satan is your father. Genauso wie Christus entweder dein Vater ist oder der Satan ist dein Vater. La même chose que comme si Jésus-Christ est ton père ou le diable est ton père. Praise the Lord. Amen. Mm-hmm. Once Christ is not your father, it's automatic Satan is your father. Once Christ is not your husband, it's automatic Satan is your husband. Wenn Christus nicht dein Ehemann ist, ist der Satan dein Ehemann. Wenn Christus nicht dein Vater ist, ist der Satan dein Vater. Et si tu es pas marié avec Jésus-Christ, là tu es marié avec le diable. Si c'est pas Jésus-Christ qui est ton père, là le diable est ton père. For this message, we could not even go there. Amen.